Wir starten heute mit Musik von Dorothee Eberhardt. Die Werke der Münchner Komponistin sind bekannt für ihre rhythmische Raffinesse, für scheinbar irreguläre Tonstrukturen voller innerer Logik und mathematischer Konsequenz. Im Folgenden hören wir ihr Streichquartett Nummer 3, interpretiert von den Mitgliedern des Ex-Quartett. Thank you. Thank you. Wir hörten die Musikerinnen und Musiker des Ex-Quartett. Sie interpretierten das Streichquartett Nummer 3 von Dorothee Eberhardt. Als nächstes hören wir Rudi Springs Liederzyklus »Ich will singen und spielen, solange ich da bin« für Sopran, Violine, Akkordeon, Bassklarinette, Violoncello und Klavier, komponiert im Jahr 2006-2007. Textliche Grundlage sind die Psalmübertragungen von Arnold Stadler, die er aus dem Alten Testament in unsere Zeit geholt und damit verständlicher gemacht hat. Wir bringen eine Aufnahme mit der Sopranistin Corinna Pregler, begleitet von Albert Osterhammer Bassklarinette, Ingolf Turban Violine, Jessica Kuhn Violoncello, Maria Reiter Akkordeon und Rudi Spring Klavier. Thank you. Ich will singen und spielen, solange ich da bin. Liederzyklus von Rudi Spring. Die Solisten waren Sopranistin Corinna Pregler, begleitet von Albert Osterhammer Bassklarinette, Ingolf Turban Violine, Jessica Kuhn Violoncello, Maria Reiter Akkordeon und Rudi Spring Klavier. Mit der slowakischen Komponistin Viera Janáčeková geht es weiter im Concerto Bavarese. 2020 erhielt sie noch den ETA Hofmann-Preis der Stadt Bamberg, ihrer Wahlheimat. Im Mai 2023 ist sie mit 82 Jahren gestorben. Hier ist ihr Dreifenster-Duo für Violoncello und Akkordeon. Es spielen Bianca Breitfeld Cello und Stefanie Schumacher Akkordeon. Thank you. Wir hörten das Dreifenster-Duo für Violoncello und Akkordeon von Viera Janáčeková, ausgeführt von Bianca Breitfeld und Stefanie Schumacher. Das nächste Stück heißt Choro Kronos Nummer 1 für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuger, komponiert von Minas Borboudakis. Die Satztitel lauten Kosmischer Regen, Klänge des Alls und Tanz der Plejaden. Thank you.

Minas Bourboudakis und Andreas Kuras Klavier, Peter Sadlo und Jens Hilse Schlagzeug. Sie spielten zusammen Choro Kronos Nummer 1 von Minas Bourboudakis. Der Komponist Moritz Eggert gilt als extrem vielseitig und experimentierfreudig. Oft verbindet er klassische Traditionen mit modernen, teils provokanten Ideen und ungewöhnlichen Aufführungsformen, die sich in vielen Musikgenres bewegen, egal ob Musiktheater, Orchester oder Kammermusik oder elektronisch-performative Musik. In der folgenden Aufnahme erleben wir den Komponisten zusammen mit Klarinettist Jörg Wiedmann im Werk Tableau. Bewegung für Klarinette und Klavier. Thank you. Moritz Eggerts Werk Tableau, Bewegung für Klarinette und Klavier, gespielt von Klarinettist Jörg Wittmann und Moritz Eggert. Die Münchner Komponistin Helga Pogacar bewegt sich mit ihren Werken mühelos zwischen den Welten der klassischen Musik, der neuen Musik und innovativen Klangexperimenten. In ihrem modernen Requiem Mars, das formal an der liturgischen Totenmesse angelehnt ist, verbindet sie klassische Vokalformen mit elektronischen Klängen. Daraus hören wir den Satz Sequentia. Nur als besserer und höherer Mensch hast du Daseinsberechtigung. Sonst bist du faul und krank und verdienst den Untergang. In Havella, Peste David und Sibylla. Quantus tremor est futurus, quando crudex est venturus, unta stricte discursurus. Sepulcra regionem purget omnes ante tronum. Vos dubibit et natura cum resurget creatura judicanti responsura. Libes cryptus proferitu in quo totum continitu unemonus judicetu. Addictis. dass du innerlich viel, viel größer bist und viel, viel mehr bist als dein vergänglicher äußerer Mensch. Gerlinde Sämann, Sopran, Stefanie Früh, Mezzosopran, Dagmar Eicher, Mezzosopran, Andreas Hirtreiter, Tenor und Jürgen Weiß, Bass. Zusammen musizierten sie den Satz Sequentia aus dem Requiem Mars von Helga Pogacar. Die Komponistin spielte in dieser Aufnahme Keyboard, die Leitung hatte Alexander Zimmermann. Jetzt folgt noch im Concerto Bavarese auf Bayern 2 ein Werk von Tobias P.M. Schneid, sein Klaviertrio Nummer 3 Amadee. Es spielt das Seraphin-Trio. Thank you. Zuletzt im Concerto Bavarese das Klaviertrio Nummer 3 Amadee von Tobias P. M. Schneid. Interpretiert wurde es vom Serafin-Trio.